Guten Abend, Jungs und Mädchen. Ihr seid bei der richtigen Sendung angelangt. Hier spricht Sir Frank. Die Beatles bleiben heute vor der Tür. Die Sendung heißt Nothing is real. März 2018, diesen Monat hört ihr Musik der Gruppe Pink Floyd aus den 60er Jahren, Architektur- und Kunststudenten, die sich damals überlegten, Musik zu machen. Zuerst hießen sie The T-Set, aber dann haben sie sich in Pink Floyd umbenannt. Um diesen Namen wird es jetzt am Anfang gehen. Die Beziehung zu den Beatles werde ich später besprechen. Wer von euch ist Pink? Wurden sie oft gefragt, als sie noch nicht so bekannt waren. Das ist einfach zu beantworten. Sie waren, wie viele andere auch, extrem beeinflusst vom Blues, vom amerikanischen Blues. Und tatsächlich, ich spiele euch jetzt zwei Songs von den Musikern vor, von denen sie den Namen genommen haben, von Pink, Anderson und Floyd Council. Woke up this morning, heard somebody calling me. Woke up this morning, heard somebody calling me. It must have been the mama we were that they call a stingery. Oh, we were here, oh, we were there, oh, we were everywhere. Oh, we were here, oh, we were everywhere. I looked in my meal bell, I found Bo Weaver there. First time I seen Bo Weaver, first time I seen him, he's on a cotton square. First time I seen him, he's on a cotton square. And next time that I saw him, had his whole family there. Bo Weaver here, Bo Weaver there, Bo Weaver everywhere. Bo Weaver here, Bo Weaver everywhere. I looked in my flower bell, I found Bo Weaver there. From a toll merchant, he asked the merchant, how about some meat and meal? Farmer asked the merchant, how about some meat and meal? He said, get away from here, farmer, you got Bo Weaver in your field. Bo Weaver here, Bo Weaver there, Bo Weaver everywhere. I looked in my cotton patch, I found Bo Weaver there. Bo Weaver, he told the farmer, you can ride your Ford machine. He told the farmer, you can ride in your Ford machine. When I get through with your cotton patch, you can't even buy gasoline. I live my home, I live my baby. baby crying. Singing, daddy, you going to leave me? And it sure do grieve my mind. Yeah, my mom in the kitchen, sister in the door. Put my baby in the backyard, crying, daddy, don't go. Don't you worry about me, mama. Don't count the days I'm gone. Don't you worry about me, mama. Don't count the days I'm gone. Oh, you got to remember, someday your daddy will be back home. All right, boy. Der erste Song dieser Radiosendung hieß More Blues und war von dem Filmsoundtrack More von Pink Floyd gespielt. Und sie blieben auch ihrer Blues-Richtung, Ausrichtung erstmal treu. Ich habe hier eine Aufnahme von 1965 und in der geht es um Bo Diddley. Yeah. dry and bourbon. Martini's drier than you've ever served them. Martini's so dry the shaker burst. Bo keeled on his side and died of thirst. Okay, was haben nun Pink Floyd mit den Beatles zu tun? Also, eigentlich ist es ganz einfach. Sie haben einen Vertrag bekommen mit EMI, bei denen die Beatles auch waren, und haben im heutigen Abbey Road Studio im Studio 3 aufgenommen, während die Beatles im großen Studio 2 mehr oder weniger zu Hause waren. Und dort traf man sich dann in der Cafeteria oder man hat sich auch mal kurz bei den Aufnahmen abgeschaut, sage ich jetzt mal. Obwohl Pink Floyd waren schon seit 1966 ständig präsent im UFO, dem einmaligen Club, und haben auch markante Marksteine gesetzt mit Musik für bewusstseinserweiterndem Hören. Das eben war ein kurzer Ausschnitt aus dem Film Speak, für den sie die Musik 1967 komponiert hatten. Und das Rockige davor von dem Film Zabriskie Point, was Michelangelo Antonioni allerdings ablehnte. Das ist also ein Outtake. Zurück zu dem Beatles-Bezug. Es gab nämlich einen Techniker, einen Aufnahmetechniker, Norman Smith, der 1965 ausgestiegen ist bei den Beatles und dann Pink Floyd produziert hat. Und zwar die ersten drei Alben. Also Norman Smith ist sozusagen von den Beatles zu Pink Floyd gewandert. Und hören wir mal, was er zu seinen Anfängen zu sagen hat. When Pink Floyd came along, there was, I couldn't, well, I should say, I must say, that there was nothing in their music that really appealed to me that much. It sounds very strange, but nevertheless, it was so different to, of course, the kind of music that was my love, jazz. Their music, so-called, it didn't mean an awful lot to me, but they had a light show, which was extremely impressive. And, of course, the following that was at UFO, I had to be, as well as a music producer, etc., I had to be a kind of a businessman, too, and see if there was, I thought, EMI could make some money out of selling records. In yellow shoes, I get the blues, so I walk the streets Ein Hit war das nicht gerade, The Vegetable Man, was wir gerade gehört haben. Im Gegenteil, der wurde bis jetzt 2016 zurückgehalten, komponiert vom Kopf der Pink Floyd von damals, Syd Barrett. Überall geschätzt als genialer Künstler, stieg er aber schon 1968 aus der Band aus. Ein anderer übernahm dann seinen Platz und jetzt hört ihr Julia's Dream, den ersten Song, den der andere, David Gilmour, dann gesungen hat. Es ist eine Hommage an Julia Mills, der ich dieser Sendung widme, denn die brachte mich zurück zu Pink Floyd. Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round? Julia's Dream, das erste Mal hörte ich es von dem Album Relix. Mein Freund Kerstan brachte mich eigentlich wirklich darauf, auf den Syd Barrett aufmerksam zu werden. Ihr hört jetzt noch einen frühen Blues von ihnen von 1965, I'm a King Bee, sehr bezeichnend. Und da waren sie noch zu fünf mit Bob Close an der Gitarre. Vorher möchte ich aber nochmal Norman Smith zum Worte kommen lassen über seine Beziehung zu Syd Barrett, beziehungsweise wie war das für dich, Norman, von den Beatles da wegzugehen? Ah, well, it was extremely difficult to adapt to it, as coming from, as you say, something like the Beatles. And I got on extremely well with Roger Waters and Nick Mason and even Rick Wright, etc. But the only one difficult one, well, I mean, he was friendly enough with Syd Barrett, but extremely difficult to get through to in terms of any suggestions I might make in terms of alteration of the treatment of a particular song of his. I would bring him in from the studio after a take, and point out certain things to him, and say, rather than whatever you're doing, try blah blah blah, try something else, and told him what I had in mind. And so I'd say to him, okay, go back in the studio, sit, and let's try another take, let's do another one. And as soon as they went back out there, he would do exactly the same thing as he'd done before in the previous take. So I thought, well, you know, forget that. I'm wasting my breath and my time in trying to change it. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. Yes, I'm a king bee, child, buzzing around your hive. I can make good honey, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. You know I'm young and able to buzz. Und das war's auch schon wieder mit Sir Frank und... Nothing is real. Und zum Abschluss spiele ich euch noch See Emily Play, die zweite Single von Pink Floyd in den 60er Jahren. Und hier live gespielt im BBC, im Radiosender damals mit Syd Barrett. Und das haben sie für ihre Fans gemacht. Und für euch. Ja, tschüss. touches the ground.